Ein Kuss durchdringt die Seele, ein Schrei erreicht die Nacht, die Augen voller Demut, sie sehen ihn nach. Eine Handvoll Endorphine, wie eine Halluzination, umkreisen sanft Gefühle in einer neuen Dimension. Dann heb ich ab. Wir sind wie I'm